Dann starten wir zur fünften Vorstandssitzung des Bundesvorstandes heute am 28.12.2017 um 20 Uhr. Versammlungsleitung macht der Carsten, Protokoll macht wie immer Gabriele. Beginn hatten wir 20 Uhr, das Ende tragen wir nach. Anwesend sind Carsten, Lothar, Thomas, Sebastian, Lilly, Astrid, Dorle und Tobias. Petra ist entschuldigt auf dem Rückweg ihres Urlaubes zurück nach Hause. Damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben und wir kommen direkt zur Genehmigung des letzten Protokolls unter Top 1. Ich würde euch bitten, in Zeile 35 euch einzutragen oder zu sagen, ob ihr dafür oder dagegen seid. Schmeißt du irgendwo mit dem Protokolllink nochmal rein? Ist in Zeile 30 oder welches Protokoll meinst du? Für unser aktuelles, also das Pad. Danke. Ach so. Da ist er schon, hat Thomas schon gemacht. Schon gefunden. Je nachdem, oder unabhängig davon, wie sich Lilly noch einträgt, das Protokoll von der letzten Sitzung ist angenommen. Top 2 Termin der nächsten Sitzung, das ist der 11.01.2017, wieder um 2 Uhr hier im NRW-Mambel. Der Termin gilt damit auch als eingeladen. Top 3 Bericht des Vorstandes. Ich starte mal, ich habe Tickets gemacht und ansonsten hatte ich Dienstreise, was auch meine letzte Teilnahme verhindert hat. Danach kam dann hier so ein bisschen private Termine und Weihnachten. Also nicht allzu viele Fragen an mich dazu. Ich sehe niemanden. Dann würde ich weitergehen an Sebastian. Schönen guten Abend. Hallo in die Runde. Und ich hoffe, ihr habt alle gesehen, als Anregung der letzten BUFO-Sitzung ist unten am Ende des Protokolls ein Abkürzungsverzeichnis für diejenigen, die nicht unbedingt folgen können mit allen, was wir hier sagen. Womit habe ich mich beschäftigt? Ja, ich habe so ein bisschen das Thema Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung, die nächstes Jahr auf uns zukommt, angestoßen, um ein bisschen zu sondieren und schon mal zusammenzufassen, was da alles zu tun ist, dass wir uns hier gekonnt auf den Weg machen können und dazu sinnvollen Ergebnissen kommen, genauso auch in Bezug auf die Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Länder da zu koordinieren. Dann war in Hessen die Sitzung, um das Landtagswahlprogramm auf den Weg zu bringen, zumindest die jeweiligen Anträge zu stellen, die dann auf dem Landesparteitag beschlossen werden. Und ansonsten waren weitere Überlegungen so um, wie können wir die Piratenpartei hier und da optimieren, verbessern? Wo tun wir Dinge, die vielleicht nicht so ankommen und gehört werden? Beispielsweise bei der Frage der Woche, wo wir die Ergebnisse veröffentlichen, dass wir das in Folge tun. Und ansonsten Tickets bearbeitet. Dankeschön, Sebastian. Fragen an ihn? Das ist nicht der Fall. Lilly, schönen guten Abend nochmal, du bist dran. Wunderschönen guten Abend. Ich habe mich hauptsächlich mit der Presseneuaufstellung beschäftigt, da sehr viele Hintergrundgespräche geführt, die mit denen ich im Hintergrund gesprochen habe, wissen es, so dass wir dann auch am 8.1. mit der Pressesitzung entsprechend starten können. Da liegen viele große Schwerpunktthemen an, dass wir einfach unsere Linie neu ausrichten, aber auch natürlich uns mal schauen, ob die Regelungen, die bisher gegolten haben, jetzt auch noch unter den veränderten Umständen so sinnvoll sind. Deswegen habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die sich damit bisher beschäftigt haben und auch künftig beschäftigen wollen. Und ansonsten habe ich noch 2-3 Vorträge, die selbstverständlich wichtig sind, für die Marina schon vorbereitet. Und dann war Weihnachten. Geschenke, Geschenke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Lilly? Eine Frage? Kodo, ich sehe und höre dich, aber bist ein bisschen leise. Okay, besser jetzt, ne? Das ist besser. Ich kenne Lilly jetzt gar nicht. Ich habe gerade bei Subolino mal geschaut. Er hat da einen Steckbrief reingestellt und jetzt weiß ich wenigstens, was er macht, wie er aussieht und so weiter. Könntest du das vielleicht auch irgendwie machen? Lilly? Wo genau ein Steckbrief? Wenn ich jetzt bei dir raufklicke, unter C. Ja, schau, du siehst, mein Name ist Lilly unterwegs mit meinem normalen Profil, mit dem wir sonst Sitzungen machen. Da ist ein Steckbrief drin, den findest du dann auch in der nächsten Sitzung auch wieder. Aber ich bin halt im Weihnachtsurlaub und deswegen quasi von außerhalb zugeschaltet. Ansonsten empfehle ich dir auch ganz heiß meine Webseite beziehungsweise meine Piraten-Wiki-Seite. Wenn du Lilly und Piraten googelst, dann solltest du da relativ schnell hinkommen. Okay. Ansonsten findest du auch Abrisse und Bilder zu den Vorstandsmitgliedern unter dem Vorstandsportal. Den Link dazu poste ich gerne gleich nochmal in den Zuhörerraum, wenn du wieder unten bist. Ja, nicht unbedingt. Also ich wollte jetzt innerhalb, so wie bei Sobelino das ist, einfach anklicken, zack, und dann habe ich die Information, aha, Generalsekretär und so weiter. Ich will nicht in Wiki rumsuchen. Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist die Vorstandssitzung, wo wir eigentlich die verschiedenen Themen durchgehen. Du findest Informationen zu uns auf dem Vorstandsportal, zu jedem von uns, und der ein oder andere wie Carsten ist auch im großen Wikimedia, Wikipedia zu finden. Aber wir können das gerne nach der Sitzung nochmal aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen weiter, aber wenn wir dann später darüber sprechen, wäre, glaube ich, gut. Okay. Ja. Vielen Dank. Zurück ins Bett. Lilly war durch, es waren keine weiteren Fragen mehr. Wir kommen also zu Astrid. Schönen guten Abend, Astrid. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, bei mir geht das auch schnell. Montagsbumble, Team Polgef, diverses an Orga. Ich darf vermelden, dass inzwischen sich aus fast allen Landesverbänden dann Vorstandsmitglieder angemeldet haben. Es fehlen uns jetzt noch das Saarland und Bremen. Dann sind wir komplett. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ja, und ansonsten war Weihnachten und Geburtstag und lauter so ein Krempel und ist nicht viel passiert. Vielen Dank, Astrid. Gibt es Fragen an Astrid? Das ist nicht weil. Dann kommen wir zu Lothar. Guten Abend, Lothar. Ja, hallo. Die Finanzdaten, wir haben Kontostände in Höhe von 470.000 Euro, dem stehen die Verbindlichkeiten von 322.000 Euro gegenüber. Ja, ansonsten zum letzten Mal kommt jetzt der Stand des Rechenschaftsberichts 2016. Er ist abgegeben am 22.12. Link zu der PDF-Version davon habe ich ins Protokoll reingepackt. Ja, ansonsten, was habe ich gemacht? Wie das schon deutlich macht, ich war auf einer Rundreise, kleine, Frankfurt-Hamburg, Berlin und zurück nach Frankfurt. Und Rechenschaftsbericht beim Wirtschaftsprüfer abzuholen und in Berlin abzugeben. Ansonsten mache ich momentan viel Tickets im Beitragskonto mit. Da haben wir ein erhöhtes Aufkommen wegen der Lastschriftvorbereitung. Und das Mammel vom Beitragskonto war ich. Wenn Fragen sind, raus damit. Danke, Herr Lothar. Zu Fragen hast du schon aufgerufen, aber ist benannt. Also auch ja keine. Dann einen schönen guten Abend, Dorle. Ja, guten Abend nochmal in die Runde. Ich habe die letzten Tage hauptsächlich Tagesgeschäft gemacht, was so reingekommen ist an E-Mails oder sonstigen Anfragen, und über die Feiertage etwas weniger gemacht, ab und zu mal reingeschaut, ob was Wichtiges da ist oder ansonsten. Aber von meiner Seite nochmal ein herzliches Dank an Lothar, dass er das so pünktlich abgeliefert hat, noch kurz vor Weihnachten, den Rechenschaftsbericht. Darüber sind wir alle sehr froh. Und jetzt müssen wir ja bald starten mit dem neuen für 2017. Dankeschön. Danke, Dorle. Fragen an Dorle? Keine. Dann kommen wir zu Thomas. Schönen guten Abend, Thomas. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ich fange an mit den Mitgliederzahlen. 10.447 insgesamt, davon 5.091 stimmberechtigt und derzeit noch 72 ja, schwebende Mitglieder, die ihren Erstbeitrag nicht bezahlt haben. Ja, was habe ich gemacht? Oder erst vielleicht noch kurz zu den Mitgliederzahlen. Sie werden jetzt wahrscheinlich noch ein Stück weiter nach unten gehen, weil wir einige Austritte bekommen haben zum 31.12. Wir haben von der BGS, vielen Dank nochmal an Gabriele, ca. 1400 Briefe, glaube ich, verschickt an Mitglieder, die keine E-Mail-Adresse haben, und haben die mal darauf hingewiesen, dass noch diverse Beiträge offen sind. Und Auch darauf hingewiesen, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit irgendwelchen Austritten oder Sachen, die früher mal gemacht worden sind oder eben nicht erledigt worden sind, dass sie sich bitte bei uns melden möchten. Das schlägt jetzt uns so ein bisschen auf. Also wir haben vermehrt Austritte. Ja, ich bin ja schon 2012 ausgetreten und wieso schreibt ihr mir jetzt noch solche Sachen? Insofern wird das jetzt durchaus auch noch ein bisschen nach unten gehen. Ist aber durchaus jedes Jahr eigentlich so. Ende des Jahres haben wir immer wieder Austritte, ist ganz klar. Ja, ansonsten hatten wir einen Gensec-Mumble. Ja, ich war zur Vorstandssitzung im Lafo Bayern und ansonsten hatte ich mir erlaubt, mal ein paar Tage frei zu nehmen. Ich hatte Besuch aus dem Osten, es war sehr schön und habe halt nicht viel gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Da sehe ich den netter PC am Mikrofon, bitteschön. Ja, ich habe eine Frage an den Thomas. Und zwar, Thomas, die Zahlen, die hier stehen, das sind reine Zahlen, die den Bund betreffen. Also nicht die Länder haben ihre eigenen Zahlen, die kommen on top obendrauf. Nein, wir haben insgesamt, also ich weiß es nicht genau, was meinst, 5091 Mitglieder, die stimmberechtigt in der Piratenpartei sind. Okay, das, also wenn wir unsere Vorstandssitzung machen und nennen eine bestimmte Zahl X, ist die hier inklusive? Genau. Okay, danke. Gibt es weitere Fragen an Thomas? Das ist nicht der Fall. Thomas, vielen Dank. Dann kommen wir zu Tobias. Guten Abend, Tobias. Ja, hallo. Hauptthema war mal wieder Bio. Wir hatten ein kleines Entwicklertreffen in München mit einem aktuellen Entwickler, mir und einem hoffentlich zukünftigen Entwickler. Das war alles ganz nett und da geht es dann gut weiter. Dann hatten wir noch eine Online-Sitzung der Projektgruppe Basisentscheid bzw. Televotia. Wer es nicht weiß, Televotia ist... Oh, ich habe irgendwie... War kurz weg. Du bist wieder da. Wo war ich denn? Televotia. Televotia. Und dann kam das geheimnisvolle Loch. Ah ja, gut. Televotia, wer es nicht weiß, das ist die Schweizer Bio-Variante. Das ist im Prinzip die gleiche Software, nur ein Schweizer Markenname. Dann habe ich mich noch mit Bio-Entwicklung selber beschäftigt, vor allem mit dem Antragsportal. Und dann habe ich jetzt mich wieder ein bisschen eingelesen in die Fragen zur Umsetzung zum virtuellen Meinungsbild, das ja der BBT beschlossen hat als Übergangslösung zum Bio. Und da geht es entsprechend weiter. Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Vielen Dank, Tobias. Petra ist ja bedingt durch Urlaub abwesend, hat aber eingetragen, bei ihr Alltagsgeschäft, Mitgliederverwaltung, Austritte, Umzüge, Eintritte, in den letzten Wochen besonders viele Anfragen. Fragen an Petra kann auch ich nicht beantworten. Somit wären wir dann mit der Runde durch. Wir kämen zu Top 4, zu den Anträgen. Da ist mir und auch dem Protokoll bislang nur einer bekannt und der dreht sich um die Mittelbereitstellung der SECON 2018. Der Antrag ist von Alex und der ist ja auch anwesend. Alex, magst du deinen Antrag selber vorstellen? Ja, gerne. Dann bitteschön. Noch einen Augenblick. Gut, also ich stelle den Antrag zur Mittelbereitstellung für die SECON 2018. Das nochmal zur Erklärung. Die SECON ist unsere einzige größere internationale Konferenz, die wir jedes Jahr veranstalten in München. Wir haben da schon einige Erfolge erzielt. Wir haben bei der letzten SECON haben wir 7.000 Euro sozusagen aus den Mitteln nicht ausgegeben und würden die, um auch die ganzen, also entsprechend im Sinne derjenigen, die da auch was dazugegeben haben, entsprechend für die SECON 2018 nutzen wollen. Na? Dafür haben wir jetzt schon erstmal geblockt einige Räume in München, in der Helsinki-Straße 100. Und entsprechend schon mal erstmal alles vorgeblockt. Genau. Und dann habe ich auch noch so einen entsprechenden Budgetplan. Also jetzt hier in diesem Rahmen etwas nicht detaillierter, habe ich erstmal aufgestellt. Wir kommen mit einer Tagesmiete von 200 Euro soweit durch. Ne? Das gilt für diese ganzen Räumlichkeiten. Also zwei Räume bilden einen und dann haben wir noch ein bisschen Foyer. Da passen 60 bis 100 Leute rein. Dann haben wir jetzt erstmal ein Marketing- und Werbebudget für 1000 Euro mal veranschlagt. Dann Essen, Getränke, 1500. Dann Fahrkosten für Orga, die wir vor Ort entsprechend vorhalten wollen. Mal 300. Und dann der Hauptpunkt sind natürlich die Fahrkosten der Referenten und auch die Übernachtung für die Referenten. Also es ist ja in dem Fall bei anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der Marina in Kassel oder sowas, werden die Reisekosten ja von den einzelnen Landesverbänden bezahlt. Und hier wollen wir einfach qualitativ hochwertige Referenten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, also die Piratpartei generell, dass man da entsprechend vorbilden kann, natürlich auch der Presse, die dann zahlreich erscheinen wird. Im letzten Jahr haben wir die Steinmetz da, die ist beim Stern und hat zum Beispiel auch dieses Interview mit der Anja gefilmt. Ne? Zum Beispiel auch so ein Erfolg. Die hat uns da erstmal kennengelernt und Vertrauen zu uns gefasst, auch einen schicken Artikel zu Wonder Cry geschrieben, dann im Nachgang. Und da haben wir natürlich auch einige sehr gute Referenten. Eventuell, also ich habe sie jetzt einfach mal angefragt. Jetzt noch nicht offiziell, sondern angefragt und die haben auch eine Zeit. Also jetzt mal zum Überblick. Wir haben den Enno Lenze, den Tom Wassmann. Der ist vom Marshall Fund. Dann haben wir die Birgitta Jonsdottir, die kennt ihr auch alle. Die hat auch beim vorletzten Bundesparteitag auch sehr positiv zu unserer kleinen Konferenz gesprochen und direkt auf der Konferenz hat sie gesagt, das hat mich besonders gefreut, die weltweit beste Piratenveranstaltung, die sie kennt. Und genau, dann wollen wir natürlich auch unser eigenes Wissen natürlich promoten, deswegen haben wir auch bei der AG Digitalis angefragt, wegen Referenten. Dann geben wir natürlich auch jedem beteiligten Land geben wir natürlich auch die Möglichkeit, sich mit einem Referenten entsprechend darzustellen. Also zum Beispiel Schweiz, Tschechien, Island, und als Moderation hätten wir auch ganz gerne die Anja, die uns das letzte Mal wirklich gut gemacht hat. Und ja, also auf jeden Fall, dann haben wir natürlich auch Referenten wie Frank Umbach vom King's College in London und Chris Demchek aus den USA, die ist beim Naval War College. Die habe ich beim Sandro Geiken auf einer Konferenz kennengelernt. Also insgesamt haben wir da wirklich gute und sehr gute Referenten da. Wir haben natürlich auch die Nähe zur Münchner Sicherheitskonferenz. Wir wollen das am selben Wochenende veranstalten. In den letzten Jahren haben wir das so gemacht, dass wir ein bisschen vor ihnen gestartet haben. Also am Donnerstag und Samstag aufgehört, was jetzt nicht so prickelnd war für Leute, die unter der Woche arbeiten müssen. Und jetzt machen wir einfach unser Ding und setzen das wirklich aufs Wochenende. Haben so hoffe ich, eine gute internationale Veranstaltung und versuche natürlich mit vielleicht Thema, jedenfalls ist, in diesem Jahr ist es Resilienz. Da wollen wir das Thema aus allen möglichen Bereichen entsprechend genauer anschauen. Ja, deswegen sind wir da unterwegs. Dann haben wir jetzt natürlich auch, ja, können wir uns natürlich auf Sprechen verlassen. Sprechen waren das letzte Mal mit einigen Leuten da, auch mit einem Großteil des Vorstandes. Die sitzen jetzt zum größten Teil auch im tschechischen Parlament. Genau, und da würde ich halt die 7.000 Euro, die wir das letzte Mal nicht ausgegeben haben, entsprechend verwenden wollen. Ja. Dankeschön, Alex. Ich fange mal Mikrofon an. Netter Patsy, bitte. Ja, ich habe zwei Fragen an den Alex, und zwar einmal die Kostenstruktur an und für sich. Sind denn, wir haben hier in dem Antrag, den du hier vorgestellt hast, ja faktisch die Ausgaben schön aufgelistet. Einmal zu diesen Ausgaben, diese Referenten, die da stehen, sind die schon geblockt oder gebucht? Haben die schon zugesagt? Also ist das schon so? Also, Sie haben mir persönlich zugesagt, ja. Die offizielle Einladung habe ich natürlich. Sie haben mir per Mail haben Sie mir zugesagt, aber es ist, wie gesagt, ich habe es erstmal unter Vorbehalt kommuniziert. Ne? So. Also die würden auch kommen. Ne? Okay, und die zweite Frage ist, wir haben hier eine Ausgabenstruktur. Hast du denn auch irgendwo eine Liste, also außer den 7.000, die hier stehen, die nicht verbraucht sind angeblich, sind denn da, hast du denn auch Zusagen von Landesverbänden oder von... Ja, würde ich das dann nochmal zuschicken. Ja. Also wir haben zum Beispiel von den Tschechen, haben wir jetzt 45.000 tschechische Kronen. Ne? Das ist zum Beispiel safe. Dann haben wir in Brandenburg haben wir noch was Zusagen und also auch mit Beschluss und auch von Oberbayern haben wir was. Ne? Und genau, das sind so die Sachen, die wir bisher haben. Und genau. Und gut, Alex, vielen Dank. Dann mal an den Vorstand. Gibt es hier Fragen an den Antragsteller? Aber ja. Astrid, bitte. Okay, du sagtest, aus Brandenburg und aus Oberbayern gibt es Beschlüsse. In welcher Höhe? Also aus Brandenburg 500 und aus Oberbayern 1.500. Dankeschön. Weitere Fragen aus dem Vorstand? Ja. Lothar, bitte. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Nach Lothar. Ja, meine Frage bezieht sich darauf, ob man die Catering-Kosten nicht ein bisschen zurückschrauben kann. Es ist ja so, dass in den Fragepads von Niki, das damals zur letzten Sekunde aufgesetzt war, da kam ja dann heraus, dass es als parteiinterne Bildungsveranstaltung steht. Und da würde ich eigentlich eher sowas wie Kaffee und Wasser, eventuell ein paar Kekse ansetzen, aber kein Catering. Zumal auch bei den letzten Seekons die Referenten ja teilweise inklusive der Verpflegungspauschale abgerechnet haben, was ja bedeutet, dass sie angeblich kein Catering bekommen haben. Ja, also wie gesagt, ich habe diese 1.500, die habe ich entsprechend so angesetzt, dass es natürlich nach unten ist, das ist natürlich dehnbar. Ja, also wie gesagt, das geht sicher auch günstiger, auch mit Keksen und ja, natürlich. Lilly, bitte. Lilly? Carsten, darf ich jetzt? Ja. Warte. Lilly, jetzt. Gut. ich wollte gerne wissen, das ist ja, soweit ich weiß, jetzt in einem Monat etwa, korrigiere ich jetzt. Grob. Auf jeden Fall, wie sieht's denn mit der Pressearbeit aus? Weil ich habe bis jetzt noch nichts auf dem Tisch liegen, wo wir schon mal hätten ansetzen können. Deswegen wüsste ich jetzt gerne, wie da der Stand ist. Also ich habe zum Beispiel Drachenrose habe ich gewinnen können für die Öffentlichkeitsarbeit. Und entsprechend, wir haben ja noch entsprechende Daten aus den letzten Jahren von Journalisten, die entsprechend ansprechbar sind. Da war zum Beispiel Heise oder Stern und also die Frau Steinitz. Ja. Und ich hab ihr das mitgeteilt, dass sie dass wir das wieder veranstalten und sie war dann hellauf begeistert und würde auch wiederkommen. Ne? Genau. Also das, die bisherige Pressearbeit läuft ohne die Bundespresse. Das ist ja eine parteiinterne Bildungsveranstaltung, haben wir gerade festgestellt. Ja gut, also wie gesagt, die Bundespresse hatte ich das letzte Mal auch eingebunden. Und naja, wie gesagt, das wird jetzt auch diesmal so der Fall sein. Also ich möchte jetzt nur noch erstmal ein paar konkrete Inhalte noch von den Referenten haben. Und dann kann man die Pressearbeit starten. Und vor Silvester wird das sicher nicht starten. Das haben wir in den letzten Jahren schon gemerkt. Und ich würde Drachenrose nochmal bitten, dass sie da auch in der Hinsicht. Ich habe noch mal eine Frage an Lothar. Ja, bitte. Lothar, du hattest gesagt, dass es sich bei diesem Geld um eine Summe handelt, die beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb liegt, in Höhe von 6.926,44 €. Und dass das zweckgebundene Zuwendungen sind aus anderen Gliederungen, die sowieso für die SECON zur Verfügung gestellt worden sind. Ist das richtig so? Die letzten SECONs gab es auch immer wieder Zuschüsse von diversen Gliederungen, auch von parteiexternen entsprechende Zuschüsse, sei es von anderen Parteien oder teilweise auch von Unternehmen. Und die waren alle zweckgebunden für Sicherheitskonferenz, aber nicht zweckgebunden für ein bestimmtes Jahr. Und daraus kommt dann halt, wenn man die Eintrittsgelder dann noch mit dazu zählt und die Ausgaben abzieht, kommt man auf diesen Betrag von etwas über 6.900 €. Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich darum bitten, dass wir tatsächlich auch 6.926,44 € beschließen, weil das eben tatsächlich die Summe ist. Ich hätte gerne auch noch eine Nachfrage. Bitte schön, Thomas. Ja. Es geht tatsächlich bei mir auch ums Geld. Also Alex, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind wir insgesamt bei 9.400, also 8.400 plus 1.000 € Reserve. Du hast jetzt 1.500 in Oberbayern, du hast, wenn ich das jetzt richtig nachgeschaut habe, 1.760 aus Tschechien und du hast 500 aus Brandenburg. Dann reden wir bei der Summe, die du ausgerechnet hast, noch über 5.600. Dann wäre bei mir noch die Frage, wie viele Landesverbände hast du noch angefragt? Wie weit wird sich das nach unten Moment. Und das nächste wäre einfach, was ich da jetzt schon im Bauchgefühl habe, wird es dann diesmal zurückgezahlt an die Länder oder ist das schon die Vorbereitung für die SECON 2019, 20, 21 und so weiter? Naja, also wie gesagt, wir haben jetzt einfach erstmal dieses Jahr und ich habe jetzt noch vorab, ich wollte jetzt erstmal diesen Beschluss vom Bund entsprechend abwarten, aber ich habe schon mal vorgefühlt in Baden-Württemberg. Dann kommt noch die Schweiz, da läuft noch ein Antrag. Ja? Das kommt auch noch. Das würde ungefähr so 1.000 € aus der Schweiz würde dann noch dazukommen. Und insgesamt gehe ich auch doch noch davon aus, da wir das diesmal am Wochenende machen, dass wir da auch noch einige Gäste mehr haben. Zudem habe ich auch noch wir nutzen es ja auch immer so, also das letzte Mal haben wir das auch genutzt, um sozusagen unsere Verbindung mit uns nahestehenden Gruppen auch noch auszubauen. Das letzte Mal haben wir dann auch noch der örtlichen Bitcoin-Gruppe in München haben wir dann auch noch Obdach gewährt und dann waren die entsprechend auch noch mit von der Partie. Also die haben keine Räumlichkeiten gehabt und mussten dann mit ihrem Referenten bei uns unterschlüpfen und haben dann auch an einem Abend dann irgendwie auch noch ein paar Leute mit dazugeholt. Deswegen, diesmal haben wir das etwas frühzeitiger, angekommen. Deswegen denke ich auch, dass aus diesen Kreisen eventuell noch Gäste entsprechend dazukommen würden. Dann gehe ich auch davon aus, dass die Eintrittseinnahmen deswegen etwas höher ausfallen würden. Eintrittseinnahmen, also wir sagen für beide Tage 25 Euro. Wir müssen einfach das nehmen. Also wir haben einfach festgestellt, es ist einfach, wenn man nichts nimmt, dann ist es nichts wert. Und es kommen dann auch etwas weniger. Also es wird sich noch etwas reduzieren, ne? Deswegen denke ich mal, dass da noch ein bisschen mehr dann übrig bleibt. Also wie gesagt, es kommt auch wirklich Geld in die Kasse, auch aus dem Ausland. Und Island läuft auch noch. Also bei Island kann ich es jetzt noch nicht so einschätzen, was da kommen könnte. Aber es könnte sein, dass wir das schon ganz gut reduzieren können, ja. Okay, danke, Alex. Ich würde dich bitten, die Antworten vielleicht etwas kürzer zu fassen. Ich sehe euch da am Mikro, netter PC und gar nicht, aber ich habe noch eine Wortmeldung aus dem Vorstand. Sebolino, bitte. Ich bin ein großer Fan davon, Dinge auszuprobieren, zu schauen, was kann man wie verbessern und das in der nächsten Runde zu verbessern. Und deswegen finde ich es gut, dass du sagst, ja Mensch, deswegen wollen wir es diesmal so und so machen. Was mir aber noch so ein bisschen fehlt, ist, was ist das Kriterium, ab wann gilt die Veranstaltung als Erfolg, wenn genau was wie erreicht wird, sofern sich das sagen lässt, auch um dann eben für ein eventuelles nächstes Mal zu lernen? Ja, also ab wann ist, also sagen wir es mal so, von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wir hatten Presse vor Ort das letzte Mal, ja, das war schon da, aber zum Beispiel von Heise, die haben den Artikel dann doch nicht genommen, ja, und vom Stern, die hat die Frau Steinitz, die war super begeistert von der Veranstaltung, wollte dann aber nicht speziell über diese Veranstaltung was machen, sondern über andere. Und woran ich den Erfolg dann messen würde, wären einfach die Pressekontakte, dass wir langfristig entsprechend Kontakte aufbauen, uns entsprechend etablieren. Und ich würde es an mehreren Kriterien festmachen. Ich hätte gern so über 60 bis 100 Leute, die sich das anschauen, die an dem Event teilnehmen. Ich hätte gerne so 4-5 Pressevertreter, die auch anwesend sind und auch was schreiben. Das wäre dann schon ein Erfolg. Ja. Dankeschön. Und ich muss halt. Ach so, und noch ein Kommentar. Also was auch ein Erfolg ist, ist einfach auch die Vernetzung mit anderen Ländern. Wenn wir einfach sehen, was zum Beispiel die Tschechen anders machen als wir, wenn wir uns mit denen unterhalten, wenn wir uns international vernetzen, wenn wir zum Beispiel das europäische Programm, also unser europäisches Wahlprogramm einfach schon mal mit denen vor Ort besprechen, auch mit den Isländern oder den Franzosen. Und. Also es werden da einige kommen, die auch der Interesse haben und dass das entsprechend läuft. Ja, genau. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch weitere Wortmeldungen aus dem Vorstand. Der erste wäre dann der Thomas, bitte. Ja, wir haben gerade so die Eintrittskarten angesprochen. Du schreibst 1.500 Euro, die du gerne an Eintrittsgeldern hast. Halte ich für relativ unrealistisch. Wie viel bezahlte Eintrittskarten hatten wir denn in den letzten Jahren? Also wir haben im letzten Jahr haben wir eigentlich auch schon über 1.000... Nicht schwafeln, konkrete Zahlen. Und da hast du wie viel eingenommen? Warte mal, ich muss kurz mal nachschauen. Okay, mach weiter. Okay, während Alex da schaut, wäre die nächste Wortmeldung von Astrid. Es sei denn, ist es eine konkrete Frage wieder an Alex, dann bringen wir ihn, glaube ich, aus dem Konzept. Es ist wieder eine konkrete Frage an Alex. Dann warten wir mal, bis Alex sich darauf wieder konzentrieren kann. Derweil empfehle ich Thomas mal einen Blick in das verlinkte Nikis Fragen-Pad Bufo 2016 reinzuschauen. Da hast du die ungefähren Angaben zu den Eintrittskarten. Verlinken? Ich wollte es halt von Alex mal hören. Der findet die Zahlen da auch. Ja, und genaue Zahlen wären auch mal hübsch. Ich habe es dann grob immer im Daumen gepeilt, ausgerechnet. Es müssen um und bei 1000 Euro gewesen sein. Genau. Alex? Alex? Ja, warte noch einen Augenblick. Wir können noch ein paar Fragen vorziehen und ich suche es jetzt mal kurz raus. Okay, dann stellen wir das mit den Eintrittsgeldern mal zurück und kommen zur Frage. Genau. Einfach weitere Fragen. Astrid ist dran. Ich? Ja. Die Sekon ist jetzt in 6 Wochen. Frage, sind schon die Ankündigungen und die Einladungen raus und wann startet der Kartenvorverkauf? Der Kartenvorverkauf startet an Silvester. Okay, sind schon Ankündigungen raus und Einladungen? Sekunde, ich glaube, er startet schnell neu wegen der Probleme. Gut, ist er ganz weg. Weiß jemand, wie oft es die Sekon schon gab? Das ist jetzt die 4. So, nochmal. Also der Kartenvorverkauf startet an Silvester und wir würden es dann entsprechend vorher einspielen. Genau. Das heißt, es sind jetzt zu diesem Zeitpunkt noch keine Ankündigungen und keine Einladungen raus? Nö, aber wie gesagt, also ich bin da positiv gestimmt. Ja. Okay. Noch Tobias hat da noch eine Frage. Ne? Wie viele Gäste waren denn beim letzten Mal da, so ganz grob aufgeteilt nach internen Besuchern, also Piratenmitgliedern und externen Besuchern? Also wir hatten einige externe Besucher, also es waren so, ja, also insgesamt waren wir so immer so um die 60 und genau, dann haben ja, der größte Teil waren natürlich Piraten. Externe Besucher waren natürlich auch da. Ja. Nachfrage? Bitteschön. In dem Fragenpad steht, dass 19 Karten verkauft worden sind zum vollen Preis und 13 zum untergesetzten Preis. Das waren die Vorortverkäufe. Also, richtig, das heißt also, es macht insgesamt 19 plus 13. Haben die anderen Besucher nichts bezahlt? Wir haben ja auch Online-Verkäufe gehabt von Karten. Ne? Ja, das waren doch die 19, genau. Denke ich. Nein, das waren nicht die 19. Ja, dann sind die Angaben in dem Pad aber nicht richtig. Ich muss mir gerade noch die Datei raussuchen und dann kann ich das auch entsprechend nochmal darstellen. Ich habe sämtliche Daten eigentlich auch schon im Mai an den Bundesvorstand, WGB gemeldet. Da sind entsprechend alle Daten verfügbar gewesen, auch für den Bundesvorstand. Also es ist jetzt auch nichts Neues. Und bis auf einen Sachverhalt, das war eine Sache mit Sponsoring, die das Ganze etwas verzögert hatte, ist das entsprechend auch ja, kommuniziert worden. Also ich muss aber auch sagen, auch mir sind nur die Zahlen 19 und 13 bekannt. Deswegen wäre es schön, wenn du da vielleicht nochmal nachhaken kannst oder nachlegen kannst. Dann schaue ich, so wie gesagt, die Aber das muss ja jetzt nicht sofort passieren. Ich denke, das können wir ja auch noch mal. Wie gesagt, die Zahlen des. Jetzt hatte ich keine weitere Wortmeldung mehr aus dem Vorstand, aber an dem Mikrofon sind viele. Und ich glaube, der Scarnet war der Erste, dann kam der Netter PC und dann der Superkonjektor. Also Scarnet, bitte, schön guten Abend. Na, bin ich mal fair, Detlef war zuerst. Oh, verdammt, Detlef. Okay, also ich möchte eine Sache noch zu Astrid sagen. Astrid, wir haben in Bayern in den letzten Tagen 500 Euro Spende speziell für diese Sekunde bekommen. Die kannst du on top oben drauf zählen. Und dann möchte ich den Bundesvorstand daran erinnern, dass der Bundesvorstand ein Jahresbudget von 15.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen hat für Veranstaltungen. Und bitteschön, meine Damen und Herren, die Sekunde ist unsere eine von den fünf großen Veranstaltungen, die wir machen, auch wenn jetzt das eine oder andere hier zerpflückt wird. Also ich kann nicht verstehen, warum man nicht einen kleinen Obolus vom Bundesvorstand aus zuzüglich zu dem, was noch da ist, dazugeben kann. Das möchte ich nur noch mal losgeworden sein. Danke. Vielen Dank, Detlef. Aber ich glaube, einen weiteren Obolus vom Bundesvorstand ist hier im Moment auch gar nicht in der Diskussion, sondern es geht laut Antrag dem Alex darum, die noch vorhandenen Gelder von der letzten SEKON, dass die bereitgestellt werden. Jetzt gehen wir zu Scarlett, bitte. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall erstmal als Anmerkung, es ist ja ungefähr 40% reduziert, dieser Anschlag. Das kommt dem Downscaling, was wir beredet hatten, was auch gewünscht wurde, schon recht nah. So sehe ich positiv. Ansonsten eine Frage, die mir wirklich auf den Nägeln brennt. Thema Webseite, Ankündigungen. Das war letztes Jahr sehr kurzfristig, beziehungsweise da gab es Schwierigkeiten, dass es aktuell auf der Seite war. Alex, ist das dies Jahr sichergestellt, dass das früher auf die Seite geht, dass gecheckt wird, dass es da ist, und holst du dir zur Not jemanden ins Boot, damit das rechtzeitig da ist? Thema Außenwirkung, Thema Werbung dafür, das ist essentiell. Ja, also wie gesagt, ich hab die Drachenhose noch dazu genommen. Ich habe für die Website habe ich mir auch noch jemanden dazu geholt. Wir arbeiten da unter Hochdruck dran und der entsprechende Content, der kommt. Ja? Und wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, zum 31.12. startet der Verkauf der Karten und deswegen, das ist eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil die Leute entsprechend jetzt schon ihre Planung machen fürs nächste Jahr. Und das ist eine Wochenendveranstaltung, deswegen denke ich davon, gehe ich davon aus, dass wir das entsprechend schon promoted kriegen. Und da würde ich mir natürlich auch die Unterstützung vom Bundesvorstand in der Hinsicht wünschen. So als Beispiel, bei den Tschechen, da waren schon einige da, die dazugekommen sind und eigentlich fast ihr gesamter Vorstand. Ja, deswegen auch an den Bundesvorstand, es wäre wirklich nett, wenn ihr euch da entsprechend dabei sein würdet. Ja, das ist alles eine Frage der Planung und der Absprache. Der Superkonduktor, bitte. Entschuldigung, ganz kurze Zwischenfrage noch. Welcher Kartenverkauf startet am 30.? Am 31. der Kartenverkauf für die SEKON. So die Planung. 12. oder 31.12. Ja. Wird das jetzt unsere oder die Sicherheitskonferenz? Welche meinst du jetzt? Ja, unsere. Die für die Münchner Sicherheitskonferenz gibt es keine Karten, das kann ich dir gleich sagen. Na gut, also über die wir jetzt beschließen, da startet in 2 Tagen oder 3 Tagen der Verkauf. Genau. Noch eine Anmerkung. Die Birgitta ist dieses Mal auch wieder auf der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen worden. Ne? Also nur mal so, vor 2 Jahren war sie da. Es war ein sehr toller Auftritt. Birgitta hat da entsprechend im estnischen Staatspräsidenten mit einem CEO von Google, mit einem Sicherheitsberater von Obama auf der Bühne gesessen und hat zum Beispiel einigen Leuten die Hölle heiß gemacht. Das Video ist immer noch verfügbar. Ich kann es im Anschluss auch nochmal zur Verfügung stellen. Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt endlich zur Frage vom Superkonduktor. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend, vielen Dank. Also Frage, Anmerkung, wahrscheinlich eher so ein Mischmasch. Wünsche noch fröhliche Weihnachten gehabt zu haben und wünsche auch einen fröhlichen guten Rutsch in einer Woche oder in ein paar Tagen. Der nette PC hat es gerade gesagt, es gibt Plan in den Planbudgets Rückstellungen für Veranstaltungen und es läuft genau dahin, wo ich es auch befürchtet habe, dass es hinläuft. Dann werden dann wird die Entscheidung über die Durchführung solcher Veranstaltungen dem Bufo überlassen, der je nach Tagesform nichts unterstellt jetzt und je nach Anwesenheit mit einfacher Mehrheit entscheiden kann. Ich habe, ich kann mich an zwei Anträge rückerinnern, bei denen die SECOR über die Länder, über die Landesverbände tingeln musste und glaube ich auch immer zur Kohle gekommen sind. Es wundert mich, dass du, Alex, die Frage von Sebolino nicht beantworten kannst, nämlich die Frage der Zielsetzung. Also was muss das Ding bringen, damit man es als Erfolg verbuchen kann, gegebenenfalls wann muss man was nachjustieren? Ich kann mich beim ersten Mal dran erinnern, da habt ihr, glaube ich, lass mich lügen, für 15.000 Euro so ein Ding organisiert und da war die Ankündigung, es gibt gigantische Presse, es gibt gigantische Teilnahmezahlen. Nichts davon ist eingetroffen. Im letzten Jahr, ich glaube, Astrid hat es gerade gesagt, 60 Teilnehmer, von denen die meisten in Anführungszeichen Piraten waren. Frage ist für mich, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin, uns irgendwann mal einzugestehen, wenn eine Veranstaltung nicht funktioniert und nicht läuft? Warum müssen wir uns in die Tasche lügen und so tun, als wäre das Tollste der Welt? Es interessiert keinen Menschen. Es gibt nur zwei Aspekte letztendlich. Entweder die Presse interessiert es, das heißt, wir kriegen Öffentlichkeit über Presse oder Multiplikatoren, oder es bringt politisch irgendwas. Ich kann beides davon nicht sehen und ich bitte einfach darum, dass man sich tatsächlich auch mal selbstkritisch und nicht in die Tasche lügend, sondern selbstkritisch mal ein paar Gedanken macht, ob man Zeit, Energie und Kohle nicht für wirklich Sinnvolleres ausgeben kann. Zwischenfrage oder Gegenfrage. Für was würdest du denn Zeit und Geld entsprechend, also auch für Veranstaltungen ausgeben? Nee, sorry, ja, das so. Kann ich, nee, das kann nicht die Frage sein. Damit, mit der Intention bin ich hier auch nicht auf das Podium gesprungen. Wir reden nicht über meine Ideen und Vorschläge, wir reden über deine Ideen und Vorschläge. Ja, also grundsätzlich will ich natürlich Presse da haben bei der Veranstaltung. Wir hatten Presse da und es hat auch entsprechend über Multiplikatoren hat es auch geschafft, dass wir entsprechend auch einen Bezug zur Presse gefunden haben. Ja, aber wie gesagt, offen hat man wenig davon gesehen. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ne? Aber ja, wenn du irgendwelche Vorschläge hast, wie man das noch optimieren könnte, dann gerne. Okay. Der Sebastian ist in den Sprechenraum gehupft, hat das einen besonderen Grund? Ja, das ist irgendwie, habe ich jedes Mal angewöhnt, weil ich wohl immer wieder. Ich glaube, es wird die Sichtbarkeit einfacher. Okay. Also ich möchte einfach nur meinen Eindruck kurz wiedergeben, beziehungsweise meine Meinung. Ich finde das gut, dass die Piratenpartei eine Veranstaltung zum Thema Sicherheit macht oder die sich aktuellen Fragen widmet. Also so gesehen finde ich das grundsätzlich meine Zustimmung. Inwieweit der Zeitraum, das vorzubereiten, allerdings reicht, dass es irgendwo den Ansprüchen, den nicht nur wir, sondern auch irgendwie der wohlwollende oder unwohlwollende Dritte von außen hat, inwieweit das reicht, das fällt mir schwer zu beurteilen, weil es ja schließlich nur 2 Monate sind und andere sich für ähnliche Konferenzen oder auch für einen Big Brother Award eher so ein halbes Jahr Vorbereitungszeit nehmen. Darüber hinaus ist die Frage eigentlich auch, also was ist unsere Aufgabe als Bufo bei der Sache? Das eine ist, grundsätzlich finden wir es gut, also da eine möglichst aggregierte Meinung über die Piratenpartei abzubilden, was natürlich schwerfällt, ist immer durch das getrieben, was wir denken. Zum anderen sind wir ja aber auch dann verpflichtet, über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge zu entscheiden. Hier ist jetzt ja das Geld, über das wir als Bund entscheiden sollen, eher gering. Der Großteil der Knete ist ja eigentlich dann, was aus den Ländern kommt. Jetzt kann ich aber nicht sagen, inwieweit die Landesvorstände, die jetzt ja dann das Geld, das die Mitglieder der jeweiligen Länder zur Verfügung gestellt haben, also ob wir als Bundesvorstand darüber verfügen können, wenn andere das gegeben haben, mit begleichen oder eine abweichende Intention, was für uns eigentlich als solches nicht unbedingt nachvollziehbar ist? Oder täusche ich mich da? Das ist vielleicht auch eine Frage an den Bufo damit. Ja. Also um die vielen Worte kurz zu machen, können wir in dem Sinne über die Mitgliedsbeiträge, über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge für diese Konferenz entscheiden, wenn eigentlich die Landesvorstände oder Schatzmeister das gegeben haben? Also soweit ich weiß, und das gebe ich gerne nochmal an Lothar weiter, sind die Summe, diese knapp 7.000 Euro, die noch vorhanden sind, von der letzten SEKON zweckgebunden gespendet worden. Was ich so nicht differenzieren kann, ist, von wem die noch sind. Sind das Mittel aus der Bundesebene, sind das Mittel aus Landesverbänden, und wer immer da irgendwo an seinem Mikro, an seiner Taste spielt, lass es doch bitte sein, das nervt irgendwann. Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass Mitglieder des Bundesvorstandes, vorrangig auch aus Bayern, sagen, Mensch, lasst uns die Gelder bitte zurückgeben, damit die Bayern Geld haben für den Wahlkampf. Ich jetzt aber erfahre, dass aus Bayern alleine schon wieder 2.000 Euro zur Verfügung gestellt werden für diese SEKON. Was ich mir persönlich auch gewünscht hätte, ist, dass dieser Antrag und diese Diskussion um diese SEKON um ein wesentliches früher gestartet wäre und nicht jetzt Ende Dezember, weil wir haben jetzt im Prinzip keine großartigen Möglichkeiten mehr, irgendetwas zu schieben, weil wir ansonsten den Termin im Februar schon anfangen zu gefährden, wenn ich das mal so rein zeitlich auf so einer Zeitschiene sehe. Weiterhin stört mich an dem Antrag, lieber Alex, zum einen ist ein Rechenfehler drin, wenn du 3 Tage ansetzt, 200 Euro sind das nicht 400, sondern 600 Euro. Das ist aber eine Kleinigkeit. Was mich aber tatsächlich stört, und das hat Lothar auch schon angesprochen, ist das Catering. 1.500 Euro für 2 Tage. Das ist für mich massiv zu viel, und da bitte ich, dass das entsprechend vor Antragstellung oder bevor ich dazu Ja oder Nein sage, auch entsprechend reduziert wird. Weil wenn das so ist, wie Lothar das eben dargestellt hat, dann steht dieses Catering ja den Menschen zur Verfügung, die als Referenten auch unterwegs sind auf dieser SEKON. Wenn die dann aber über ihre Reisekosten auch den kompletten Tagessatz abrechnen nochmal, dann ist das doppelt gemoppelt, und das ist eine Geschichte, die nicht funktioniert. Da bin ich dann dafür, dass sie gerne ihre Reisekosten abrechnen über die 24 Euro, sich davon ein schickes Brötchen kaufen, so wie das andere auch tun, und wir das Catering da fahren auf, wie Lothar das nannte, Kaffee und Kekse. So, Sibolino, zurück zu deiner Frage, die gebe ich jetzt an Lothar. Ich weiß nicht, wo das Geld exakt herkommt, aber soweit ich weiß, ist es zweckgebunden. Lothar, stimmt das? Das ist eine Mischung, teilweise halt die Einnahmen aus Veranstaltungen, Zuschüsse von ausländischen Piratenparteien, kleinere Zuwendungen und ansonsten Zuschüsse von anderen Gliederungen über die Jahre, die immer dann halt Zweck für SEKON, nicht SEKON bestimmtes Jahr, sondern SEKON. Und das wurde dann halt auf die nächste SEKON der Rest übertragen, und so hat sich das jetzt angesammelt auf diese knapp unter 7.000 Euro. Was der Bernd dann noch meinte und der Detlef, dieses Veranstaltungsbudget, das geht tatsächlich nicht über Bufo allein, sondern das ging nur über Empfehlung der PolGFs von Bund und Länder. Also wäre das sowieso erstmal außen vor. Das zum einen, und zum anderen hat dieses Budget ja auch den Zweck, Veranstaltungen zu unterstützen, die eben auch eine entsprechende Außenwirkung haben. Und wäre das jetzt ein Antrag auf Geld aus diesem Budget, würde ich auf jeden Fall Nein sagen, weil das wäre fast die Hälfte. Okay, also nur nochmal an Detlef und Superkonduktor, weil ihr das eben sagte, der Bufo soll entscheiden oder der Bufo entscheidet nach Lust und Laune, so wie es so ein bisschen rüberkam, dem ist natürlich nicht so. Wir haben hier eine Summe liegen, die zweckgebunden gespendet wurde quasi für diese SEKON. Wir brauchen auch nicht an das Budget gehen, was für jetzt für 2018 für Veranstaltungen angesetzt ist, weil dieses Geld noch da ist. Noch mehr Geld dazulegen ergibt keinen Sinn, weil die Summe eigentlich vorhanden ist. Was wir eigentlich jetzt nur noch zu entscheiden haben, ist, Findet die SECON statt mit den 7.000 Euro oder findet sie nicht statt? So. Und ich würde jetzt gerne, weil wir ja auch schon sehr viel darüber diskutiert haben, mir einfach mal ein Meinungsbild einholen, wie denn der Rest des Vorstandes zu diesem Antrag jetzt steht. Und ich würde einfach mal oben anfangen. Oben heißt bei mir wie Mumble und das wäre die Dorle. Ja, ich wäre dafür, dem zuzustimmen, und zwar schon deswegen, weil eben sich viele Vorstände ja aus den anderen Gliederungen auch damals, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Gedanken gemacht haben, dass sie das zweckgebunden für die SECON zur Verfügung stellen. Und ich weiß jetzt nicht, vor allem wir haben ja Landtagswahlkampf nächstes Jahr, also ich hätte schon die Veranstaltung gerne und würde mir natürlich, weil ich immer optimistisch bin, auch mich drüber freuen, wenn es ein bisschen mehr wenn wir mehr Presseecho hätten. Danke doll, also ein Ja. Tobias, genau. Bitte. Also ich kann dem dann so nicht zustimmen. Ich finde die Veranstaltung grundsätzlich interessant. Ich war auch zweimal da, was aber eher daran liegt, dass ich eben in der Nähe von München bin. Ansonsten wäre es nicht so attraktiv für mich gewesen. Und ich sehe da wirklich ein Problem beim Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das sind immer noch Parteigelder, auch wenn das schon reserviert ist im Prinzip. Und die Frist ist für mich einfach auch zu kurz jetzt im Termin. Und da müsste man noch einiges nachbessern aus meiner Sicht. Und das ist jetzt zu knapp. Mir ist einfach auch nicht ganz klar, welchen Sinn das Ganze verfolgt. Auswirkungen waren in letzter Zeit, in den letzten Jahren nicht so wirklich überzeugend. Ob es jetzt dieses Jahr besser wird, weiß nicht. Also mein Plan wäre eher, das jetzt abzulehnen und das Ganze 2019 besser zu machen. Also ein Nein von dir. Danke. Astrid, bitte. Ja, unter der Maßgabe, dass es sich um zweckgebundene Zuwendungen von Untergliederungen handelt, dass der Betrag von 6.926,44 Euro nicht überschritten wird und dass die Organisation im kommenden Jahr deutlich früher anläuft. Okay, nur nochmal zum Verständnis. Bitte nur kurz Ja oder Nein, es ist nur ein Meinungsbild erstmal. Also von dir ein Ja erstmal drehen. Was wird? Ja. Danke. Lilly? Also, da du es ja ganz kurz ohne Begründung haben willst, dann nein. Lothar, ein Nein. Lothar, bitte. Von mir ein Ja, mit der dringenden Bitte, das Catering runterzufahren. Dankeschön. Sebastian? Entstumme dich. Bin noch zwischen Enthaltung und Zustimmung, weil ich noch gewisse Erwartungen und Anforderungen hätte, die ja, man aber leicht gewinnen könnte. Ja oder nein? Komm. Enthaltung dann erstmal. Ich habe nur zwei Hände. Vier im Sinn. Ja, ja. Thomas, bitte. Nein. Ein Nein. Wir und haben dann, Petra hat im Redmine schon für Nein gestimmt. Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben Petra mit einem Nein, das wäre dann viermal Nein, dreimal Ja, eine Enthaltung. Das heißt, wenn ich jetzt Ja sage, dann hätten wir viermal Ja, viermal Nein und eine Enthaltung. War dumm. Dann lass uns kurz weiter sprechen, dann klärt sich das vielleicht. Alex, darf ich kurz zwischengrätschen oder möchtest du weiter moderieren? Ich möchte nur gerne irgendwann dann zu einem Ergebnis kommen. Das wäre ganz klasse. Dann will ich nur kurz drei Sachen sagen. Zum einen, ich hatte im Rahmen des Wahlkampfes auch mit der Allianz gesprochen, über die sich beteiligen würden, als Redner auftreten würden. Die kann ich aber natürlich mit so einer kurzen Fristvorlaufzeit mit Sicherheit nicht dazu gewinnen. Ich sage jetzt mal mit Sicherheit einfach jetzt, von wie ich mit den Leuten gesprochen hatte, um jetzt beispielsweise auch andere externe, vielleicht renommierte Referenten zu gewinnen. Diese kurze Vorlaufzeit ist, was mit Bauchschmerzen verursacht. Alex, wie groß ist denn das Team an Leuten, mit denen du dann eben das in den kommenden zwei Wochen finalisieren möchtest? Das wäre eine Info, die ich noch gerne hätte. Dann das Controlling der Veranstaltung als solches, finde ich, sollte eben auch genauso bei den Schatzmeistern der Länder liegen, weil eben Großteil des Geldes auch von denen kommt, um da sicherzustellen, inwieweit sie zufrieden oder unzufrieden sind. Und als letzter Punkt finde ich es ganz wichtig, das Engagement der jeweiligen, sowas auf die Beine stellen zu wollen, auch zu würdigen. Also das ist für mich durchaus ein erheblicher Faktor, auch im Wissen, dass die Dinge nicht immer gerade laufen oder mehr Zeit brauchen. Ja, also wie gesagt, zu deinen Ausführungen kann ich nur zustimmen, das ist okay. Wie gesagt, ich habe ja schon weit vorher damit angefangen. Ich habe ein Team von 5 Leuten um mich herum, ja. Genau. Und wir haben ja schon einiges an Vorarbeit geleistet. Letztes Mal waren es wie viel? Letztes Mal waren es 10, von denen dann die bis auf ganz wenige dann, ja, sagen wir es mal so, die haben sich dann, wollten informiert sein, aber haben halt nicht mitgemacht. Und das war ein bisschen blöd gelaufen. Das war ein bisschen blöd. Diesmal, ich habe ja jetzt nicht erst jetzt angefangen damit, das läuft ja schon eine Weile, dass ich die Vorbereitungen treffe und auch einige von den Referenten sind, die sich das auch geblockt haben jetzt erstmal, die sind ja auch renommiert. Also wenn ich King's College sage... Also sorry, ich will nur ganz kurz sagen, also letztes Mal vielleicht 5 Aktive und diesmal wahrscheinlich auch 4, 5. Ja, also sagen wir es mal so, das letzte Mal würde ich sogar noch reduzieren auf 3 oder so. Gut. Also haben wir diesmal 5, die dich unterstützen. Richtig, ja? Gut, dann haben wir den. Sebastian. Hast du noch einen Kommentar mit den 3 Tagen? Also wir haben, das sind schon diese 400 Euro, weil wir auf- und abbauen können und deswegen ist entsprechend ein halber Tag dann entsprechend von 2. Dann ist das aber im Antrag nicht richtig definiert. Da stehen was von 3 Tagen und 200 Euro Tagessatz, das wäre dann 600 Euro. Genau, also aber auf jeden Fall ist es so, dass wir entsprechend die Auf- und Abbauzeiten sozusagen entsprechend auch noch nehmen können. Kommst du auf einen Veranstaltungstag und 2 halbe Tage Auf- und Abbau? Nein, also 2 Veranstaltungstage und jeweils einen halben Tag dann entsprechend Auf- und Abbau. Ja. Dann wären wir ja doch wieder bei 3 Tagen. Also was kostet jetzt 400 Euro? Ja, aber 600? Nein, es sind rein, wir müssen rein für die Veranstaltungstage zahlen. Also bleibt es bei 400 Euro und es sind 2 Veranstaltungstage. Genau. Gut, dann ist das also im Antrag nur falsch definiert. Okay. Sebastian, soweit erstmal für dich geklärt, was diese Manpower da anbetraf? Ja. Okay. X-Bot haben wir am Mikrofon, bitte. Wir können dich nicht hören, X-Wolf. Und Alex, ich wüsste wirklich gerne, was du mit deinem armen Mikro machst. Ja, bei Alex geht's im Moment, aber X-Wolf kann ich überhaupt nicht hören. Nee, den kann ich auch nicht hören. Vielleicht eine Zwischenfrage an Lilly. Inwieweit hat die Bundespresse Kontakt zur Drachenrose? Ich wollte die Frage auch schon, also ich habe natürlich Kontakt zu Drachenrose, aber die Bundespresse in der Eigenschaft als die Bundespresse hat jetzt keinen Kontakt zur SECON-Organisation an sich. Also ich sage jetzt mal, offiziell ist da jetzt nichts angefragt worden, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise gelaufen. Also ich kriege die Sachen natürlich mit, wie gesagt, ich zur Person, aber das ist ja, betrifft ja dann doch durchaus noch mehr. Also die Frage würde ich jetzt dann pauschal mit Nein beantworten. Okay, ganz kurz mal, X-Wolf hat Probleme mit seinem Mikro, schreib es gerne in den Chat, ich lese gern vor. Aber auch da sehe ich jetzt nichts. Dann stelle ich eine Frage an den Alex vorweg. Würdest du deinen Antrag entsprechend abändern? Also die Dinge, die ich gesagt hatte, beispielsweise auch das, was von Lothar ja kam, die Geschichte mit dem Catering und dass wir uns auf die konkrete Summe da einigen. Ja. Und ich schicke dem Antrag dann, also wenn ich den entsprechend abgeändert habe, schicke ich auch noch die Kostenaufstellung vom letzten Mal noch hinterher mit den exakten Daten. Aber das hatte ich eigentlich schon an mehreren Stellen entsprechend reingepackt. Genau. Okay. X-Wolf, in welchem Chat schreibst du denn? Ich sehe leider nicht. Ja, kommt da nichts irgendwie. Ah, da. Bitte. Nee, im Mumble-Chat nicht. Nee, da ist er. Nee, ist im Mumble. Da ist aber irgendwas gekommen, habe ich ja irgendwas geschickt, das habe ich mal weitergeleitet. Ja, ich sehe es. Ich würde dem Vorstand bitten, zuzustimmen, da die Veranstaltung dabei ist, sich zu etablieren. Sowas braucht gewisse lange Jahre an Vorbereitungszeit, aber der Ruf ist schon soweit da, dass schon viele Suchtreffer hingehen und Wikipedia die Veranstaltung würdigt. Die Kosten sind im Rahmen einer solchen Veranstaltung, aber beim nächsten Mal muss sowas früher laufen und bekannt sein. Dankeschön. Okay. Ja, irgendwie drehen wir uns aber trotzdem so ein bisschen im Kreise. Mein Vorschlag wäre, wir vertagen die Entscheidung und zwar in einen Umlauf, damit wir sie zeitnah noch treffen können. Würde Alex aber bitten, entsprechend seinen Antrag dahingehend anzupassen, weil mir alleine diese 1.500 € Catering viel zu hoch sind. Oder wir halten es im Protokoll fest und legen das hinterher um ins Redmine. Das können wir natürlich auch machen. Was sagt der Rest dazu? Vertagung auf Umlauf fände ich gut. Okay, weitere Stimmen? Ich wäre für abstimmen, weil wenn der Kartenvorverkauf anfangen soll, der kann ja erst anfangen, wenn wir sagen, ja, dann kann das morgen übermorgen nicht beginnen und dann kommen wir wirklich in Zeitdruck. Das stimmt, das ist ein guter Einwand, ja. Ist das so, weil das habe ich gar nicht so verstanden. Ich habe verstanden, es ging so oder so los. Für eine Veranstaltung, für die kein Geld da ist, wäre es natürlich ein bisschen kritisch, ja. Okay, Alex, was für eine Summe spielt ihr denn vor fürs Catering? Also ich bin mit 1.500, liegt das über dem, was ich bereit bin, da anzusetzen. Lothar, hast du einen Vorschlag? Also wenn man mal sagt, man hat also Kaffee, Wasser, ein paar Kekse, und eventuell ein paar Schnittchen vorhält, falls jemand von der Presse da ist, aber das in einem kleinen Rahmen, würde ich bei 2 Tage vielleicht so auf 500 € insgesamt kommen. Alex? Alex? Entstumme dich? Also 500 €, ne? Also das ist okay. Fürs Geld drin, ne? Okay. Ja. Das heißt, dort wird der Antrag entsprechend geändert von 1.500. Das wird wahrscheinlich auch nicht in den Antrag aufzunehmen sein, aber ich würde trotzdem gerne wollen, dass du dann zeitnah Bescheid sagst, Hilferufe und ähnliches ausstößt, wenn Personalnot ist, damit wir das entsprechend weiterreichen können an Landesverbände und ähnliches. Ja, das ist kein Problem. So, die andere Geschichte wäre auch geklärt. Das sind also tatsächlich nur 400 € Mietkosten und nicht 600. Das ist halt auch ein bisschen missverständlich, aber das steht ja auch drin mit den 400. Was wir dann jetzt haben, wir haben eigentlich eine Pattsituation. Wir haben dafür Dorle, Astrid, Lothar und den Carsten. Wir haben dagegen Tobias, Lili, Thomas und Petra, die sich bereits vorher im Redmine dazu eingetragen hat. Und wir haben eine Enthaltung, Sebastian. Ich würde dann mit Ja stimmen. Okay. Dann würde ich direkt auch zur Abstimmung übergehen, wenn von eurer Seite keine weiteren Fragen mehr sind. Wenn das so ist, dann tragt euch bitte im Pad ein. Oder wir übernehmen die Stimmen so aus dem Meinungsbild. Was jetzt? Jo, wird gerade eingetragen, du stehst schon drin. Du stehst schon drin. Gut, dann kann ich dem jetzt auch entschwundenen Antragsteller, warum? Wo ist er hin? Das Mikro reparieren? Oder schon organisieren? Oh Gott, der ist doch jetzt nicht losgefahren, oder? Der ist rausgeflogen, Sekunde. Ja, dann teile ich halt der Aufzeichnung mit, dass der Antrag hier mit einer sehr knappen Mehrheit angenommen ist. In abgeänderter Form. Das Catering beträgt nur noch 500 €. Tagesmiete oder die Raummiete bleibt bei 400, was missverständlich im Antrag dargestellt ist. Und der Bundesvorstand gibt teilweise die Ja's nur mit der Prämisse, dass es sich hierbei um Gelder handelt, die bereits schon in 2017 für die Secon zur Verfügung gestellt wurden und diese jetzt für 2018 mitgenutzt werden. Das sind diese knapp 7.000 Euro. Ich persönlich rege an, und das nicht zum ersten Mal, dass die Vorbereitungen für die Secon, wie auch die Anträge, die dazu gestellt wurden, weitaus früher gestellt werden und nicht im Dezember. Und was ich persönlich auch wesentlich besser fänden würde, ist, wenn nicht schon in Untergliederungen Gelder bereitgestellt werden auf Antrag und erst der Bundesvorstand gefragt wird. Weil ansonsten, also irgendwie stimmt der Ablauf da nicht ganz. Das wäre klasse, wenn man das mal in die richtige Reihenfolge kriegen würde. Gut. Ich hätte noch eine kurze Wortmeldung. Ja, bitte. Ich möchte nur fürs Protokoll sagen, dass ich bezweifle, dass unter den Umständen, die jetzt hier in der Sitzung klar geworden sind, diese Gelder von den Landesverbänden gegeben worden sind. Deswegen habe ich auch mit Nein gestimmt. Das bloß fürs Protokoll. Danke. Okay. Ja, ich wollte tatsächlich auch noch was erläutern. Mir wäre es lieber gewesen, jetzt einzeln abgefragt, aber für mich einmal ganz kurz so zum Schluss. Ja, ich habe nichts gegen eine Veranstaltung Secon in der Art und Weise, wie sie hier seit Jahren durchgeschleift wird. Auch der Antrag vom letzten Jahr, den Michael Kurtbauer übrigens an alle Gliederungen geschickt hat, wird von der Secon 17 gesprochen. Für mich haben die Gelder hätten zurückgegeben werden müssen an die Gliederung und deswegen werde ich auch da bei meinem Nein bleiben. Und wenn das im nächsten Jahr wieder so organisiert wird, ja, weiß ich nicht. Also da machen wir irgendwo definitiv was falsch. Danke. Danke, Thomas. Der Thomas G. schreibt noch im Protokoll, die Vorbereitung war früher. Ich rede davon, wann der Antrag hier eingegangen ist und das war im Dezember. Ich hätte es gerne weitaus früher. Okay. Damit verlassen wir dann aber auch schon die Anträge. Weitere Anträge liegen nicht vor. Wir kommen zum Top 5 sonstiges Fragen an den Bundesvorstand. Jetzt ans Mikrofon bitte. Dann stelle ich hier fest, es gibt keine Fragen und wir kommen noch zu den Terminen. Wir haben am 6. Januar das Dreikönigstreffen der Bayern in Erlangen. Wir haben die Marina Kassel vom 26. bis 28.01.2018. Astrid, wer fehlt uns da? Saarland und Bremen. Da nochmal der dringende Aufruf. Könnt ihr gerne weitergeben an das Saarland und an Bremen. Wir freuen uns, wenn auch aus diesen Landesverbänden Vorstände oder Gäste oder halt jemand abgeordnet wird, der an der Marina Kassel teilnimmt. Dann haben wir das Verwaltungstreffen 2018.1 am 17. und am 18. März auch in Kassel, Olaf-Palmer-Haus, genauso wie die Marina Kassel. Und dann eine erste Programmkonferenz. Das ist auch wieder Astrid, 9. bis 11.3. ebenfalls im Olaf-Palmer-Haus in Kassel, was ja unser präferierter Veranstaltungsort geworden ist. Gibt es weitere Termine, die ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm hatte? Gut. Wenn da nichts weiter ist, dann würde ich sagen, schließen wir die Sitzung, die erstaunlicherweise mit einem Antrag doch verdammt lange gedauert hat, um 21.14 Uhr. Ich bedanke mich für eure Teilnahme. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen für ihr Engagement und ihre Arbeit in 2017 und wünsche allen, Entschuldigung, natürlich ein Terminhinweis, die Secon vom 17. Februar bis 18. Februar in der Helsinki-Straße in München. Zurück zu den Danksagungen allen, die sich in 2017 engagiert haben und in irgendeiner Form tätig gewesen sind. Ich wünsche euch allen einen guten Übergang in das Jahr 2018. Kommt gesund rüber, sodass wir uns dann im Januar bei der nächsten Bundesvorstandssitzung wiederhören können. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke dir und euch allen auch einen schönen Abend und einen guten Rutsch. Danke euch. Ciao. Dankeschön, Gabriele, fürs Protokoll, wie immer. Vielen, vielen Dank. Tschüss. von mir auch einen schönen Abend und einen guten Rutsch und danke an Gabriele und die anderen Vorstandsmitglieder und alle Zuhörer. Vielen Dank, schönen Abend, ciao, bis nächstes Jahr. Ja, danke euch auch, schönen Abend. Tschüss und schönen Abend und bis nächstes Jahr.